Telekom-Fernsprecher Plan Ufer 96, Ecke Cottbuser Damm an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein Hund. Es ist eine Promenadenmischung. Sieht aus wie eine Mischung zwischen rauer Dackel und Bobtail. Und dieser Hund ist hier an einen Pfosten des Fernsprechers angeleimt. Direkt oberhalb des Hundes befindet sich ein Hinweisschild des des Lokals Fuchsbau mit der Aufschrift Grand Opening Friday Night 28.09.2007 20 Uhr Gräfestraße Planufer. Ansonsten außer einem aufgebrachten Mitarbeiter der Firma BSR, der hier mit einer Spezialfange Müll einsammelt und gerade hier auf einem Elektrokasten einen dort stehen gebliebenen Joghurtbecher aufgenommen hat, sowie zahlreichen Passanten, die sich hier Richtung Maybachufer zum Markt bewegen. Keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.